Herzlichen Dank für diese nette Einführung. Ich freue mich wieder, um in Freiburg sein zu dürfen und möchte damit anfangen, dass dieser Vortrag nicht so konzipiert ist, dass ich eine Schuldzuweisung an ein ganzes Volk oder an ein ganzes Land machen will. So ist es nicht. Es geht darum, zu sehen, welchen Stellenwert im heutigen Ungarn der Antisemitismus hat. Zum Antiziganismus werde ich dann gerne Fragen nehmen. Ich habe das diesmal nicht in meinem Vortrag. Ich werde verhältnismäßig viel über die Geschichte erzählen und fange gleich damit an. Also, ich fange an damit, dass Ungarn teilgenommen hat an der großen bürgerlichen Revolution von 1848-49 und auch unabhängig war vom Habsburgerreich. Am Ende war es die erste ungarische Republik, wurde aber dann von der österreichischen und der russischen vom russischen Militär niedergeworfen. Das hat deswegen eine Bedeutung, weil der letzte Beschluss der revolutionären ungarischen Regierung war die Gleichberechtigung der Juden. Also es war 1849, bevor die Revolution niedergeschlagen wurde. Dann, und das erzähle ich jetzt nur so in der Nussschale, mussten die Juden Ungarns eine große Strafe bezahlen, weil sie die Revolution unterstützt haben. Und erst der Kaiser Franz Josef nach dem Ausgleich, der 1867 stattgefunden hat, erst danach wurde dieses Geld, das die Juden bezahlt haben, in jüdische Institutionen investiert. Also der Kaiser hat dieses Geld zurückgegeben. Die Juden hatten in Ungarn, und auch wiederum eine starke Verkürzung, aus zweierlei Gründen waren die Juden willkommen in Ungarn zu dieser Zeit. Der erste Grund ist, weil die ethnischen Ungarn im Großungarn, also das nach dem Ausgleich 1867, waren die ethnischen Ungarn in der Minderheit. Sie hatten nur 46%. Und erst mit dem, dass die Juden dazugezählt wurde, dass den Juden gesagt wurde, sie sollen sich als Ungarn bekennen, hatten die Ungarn eine Mehrheit in diesem ungarischen Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Das war die eine Rolle. Die zweite Rolle, die natürlich sehr wichtig war, war die Entwicklung des Kapitalismus in Ungarn, die Entwicklung der Industrie, der Wirtschaft. Und da spielten Juden eine hervorragende Rolle in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie, schon vor dem Ausgleich, aber insbesondere nach dem Ausgleich. Ja, was Sie hier sehen, dieses Abzeichen, das war für das Gedenkjahr in Ungarn. Die ungarischen Juden, wie ich dann weiter ausführen werde und wie ich das zeigen werde, wurden 1944 nach der deutschen Besatzung gab es eine massenhafte Deportation und an die gab es ein Gedenkjahr in Ungarn und davon werden wir auch sprechen. Aber ich komme gleich zum nächsten Bild und da sehen Sie, also nach dem Ersten Weltkrieg, der verloren gegangen ist für die Zentralmächte, wurde Ungarn eine Republik zunächst und im März 1919 eine Räterepublik. Und wie Sie dann sehen, hat Mihály Károly, der Präsident der Republik, die Macht den Kommunisten übergeben. Und die Kommunisten haben 133 Tage in Ungarn geherrscht. Sie haben versucht, die ethnisch ungarischen Teile zu schützen. Und die waren dann gegen die Tschechoslowaken, also in der Slowakei, und Rumänien in Transsilvanien. Sie konnten das aber nicht, die Rote Armee ist zusammengebrochen. Die nationale Armee, die in Szeged gegründet wurde, die wurde unterstützt von den Alliierten, aber zunächst sind die Rumänen nach Budapest, haben Budapest erobert das war sozusagen die Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Ich gehe jetzt weiter und komme zu den beiden wichtigsten Elementen der ungarischen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg. Das war Trianon, der erzwungene Friede. Das heißt, der wurde 1920, im Juni, wurde der am 4. Juni unterzeichnet. Ungarn verblieb nur ein Drittel des Vorkriegsterritoriums und nur 41% der Einwohner, die aber fast alle ethnisch Ungarn waren oder, ja, fast alle, es gab keine Minderheiten. Die Juden waren keine Minderheit, keine nationale Minderheit in Ungarn. Sie galten als Ungarn bis zu dieser Zeit und dann auch noch. Während sich die ethnischen Ungarn natürlich sehr traurig waren über diesen Ausgang, haben sich die Slowaken, Rumänen, Serben, Kroaten, Slowenen und Burgenländer haben das als Befreiung empfunden, weil vorher gab es einen Magyarisierungsdruck auf diese Minderheiten. Die Horthy-Periode 1919, auf die wir noch eingehen werden, die wurde durch Revisionismus, also es muss das Großungarn wiederum hergestellt werden, und durch Antisemitismus gekennzeichnet. Wichtig ist, 90 Jahre danach, also am 4. Juni 2010, von dem Tag an wird dieser Tag als Gedenktag gefeiert. Im ungarischen Parlament sind die Abgeordneten der Jobbik, also der rechtsextremistischen Partei, in Uniform erschienen und sie wurden nicht gemaßregelt. Und von da an, jeden 4. Juni, gibt es eine Erinnerung an Trianon. Die Dolchstoßlegende, das ist etwas, was bis heute geht. Und zwar, wir haben auch heute, also Nationalismus, autoritäre und antisemitische Denkweise. Ich werde Ihnen dazu Beispiele geben. 1920 ist Ungarn der erste Staat in Europa, der ein antisemitisches Diskriminierungsgesetz beschließt, den Numerus Clausus, dass die Anzahl der jüdischen Studenten beschränkt wurde an ungarischen Universitäten und Hochschulen. Wir haben eine Unzufriedenheit verarmter Mittelschichten. Es kommen ins Land Flüchtlinge aus den Nachfolgestaaten, ethnische Ungarn, die früher dort auch Posten hatten und die jetzt alle nach Ungarn strömen und erwarten, dass sie Posten bekommen. Auch Leute, die bis dahin nicht bereit waren, im Handel und in der Wirtschaft zu sein, also Leute des Kleinadels, des ungarischen Kleinadels, die bis dahin lieber Staatsbeamte und im Militär waren, die konkurrieren jetzt mit denen, die schon da sind, um die Posten und um den Einfluss. Es gibt keine nationalen Minderheiten in Rumpf-Ungarn. Juden werden als die inneren Feinde gebrandmarkt. Es gibt blutige Pogrome der Weißen, der sogenannten Weißen, also der Horthy-Sondereinheiten. Juden werden also als die inneren Feinde, obwohl 10.000 ungarische Juden im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das nationale Schrecksgespenst, das es in der Monarchie noch gegeben hat, die Serben, die Slawen und die Rumänen, die fallen weg und werden durch die Juden ersetzt. Das Horthy-Regime, das war praktisch in Kraft von 1919, also Mitte 1919, bis zum 15. Oktober 1944. Horthy will das Sündenpfuhl Budapest, das zu jüdisch, zu links ist, austrocknen. Der weiße Terror wird gegen Juden, Kommunisten und Sozialisten betrieben. Ungefähr die Historiker diskutieren, 3.000 bis 5.000 Opfer. Numerus Clausus, das habe ich schon erwähnt, aber ab Mitte der 20er Jahre eine Konsolidierung. Es ist ein halbfeudales, autokratisches System. Revisionismus und Antisemitismus sind das wesentliche Element. Ab den 30er Jahren Bündnis mit Hitler, um die Grenzen zu ändern. 1941 Krieg gegen die Sowjetunion und auch gegen die Alliierten. Also Kriegserklärung gegen Amerika und gegen Großbritannien. Aber schon 1941 eine Deportation von ungefähr 20.000 Juden nach Kamenez-Podolsk. Und im Januar 1942 pogromartiger Raubmord in und rund um Novi Sad mit ungefähr 1.500 serbische und jüdische Opfer. Das Horthy-Regime war alles andere als demokratisch. Das wollte ich jetzt aufzeigen. Die Zahl der Wahlberechtigten 39 durch ein neues Wahlgesetz ist von 33% auf 30% gesunken. Voraussetzung für Wahlberechtigung war 10-jährige Staatsangehörigkeit, 6-jährige Ortsansässigkeit, Abschluss der 6 Grundschulklassen. In der Stadt lebende Männer durften erst ab dem 26. Lebensjahr und Frauen ab 30. Lebensjahr waren wahlberechtigt und auf dem Land für alle ab 30, aber am Land waren die Wahlen offen. Das heißt, man konnte nicht in ein Abteil gehen und dort geheim wählen. Also können Sie sich vorstellen, welchen Vorteil die Regierungspartei da gehabt hat. Ich erzähle das, weil das eine große Wichtigkeit hat. Heute wird in der revisionistischen ungarischen Geschichtsschreibung die Horthy-Periode als fast demokratisch oder demokratisch dargestellt. Und das war sie nicht. So, die judendiskriminierenden Gesetze wurden ohne deutschen Druck in Ungarn durchgesetzt. Und zwar 1920, das ist klar, das war ja noch vor dem Nationalsozialismus, das erste Judengesetz 1938, das Juden sind alle auch diejenigen, die nach 1919 konvertiert sind, also sich taufen haben lassen, die werden als Juden diskriminiert, die Berufsausübung und die wirtschaftliche Tätigkeit wird beschränkt. Das zweite Judengesetz diskriminiert auch Ungarn, die mindestens 2 jüdische Großeltern hatten. Numerus Clausus wieder verschärft, Wahlrecht eingeschränkt, keine Staatsbürgerschaft an Juden, Arbeitsdienst anstatt Wehrdienst. Und das dritte, das ist das Interessanteste vielleicht, das dritte Judengesetz 1941 war ein Rassengesetz, umfassender und strenger als die Nürnberger Gesetze. Hauptsächlich bei der Definierung, wer ist Jude und wer ist Halbjude und wer ist, das hat dieses Gesetz strenger definiert als das Nürnberger Rassengesetz. Die Deportation nach Kamenez-Podolsk 1941, das war im Sommer. Also sie behaupteten, das wären fremde Staatsbürger gewesen, aber das war hauptsächlich aus dem nordöstlichen, also das, was heute die Karpato-Ukraine ist, aus diesem Gebiet, da waren sehr viele auch Leute, die ungarische Staatsbürgerschaft hatten, Juden, die es aber nicht, die hatten nicht die Papiere bei oder haben die Papiere nicht ausgelöst, waren sehr arm. Also es gab dort eine sehr arme jüdische Bevölkerung und da wurden die deportiert und dort von der Waffen-SS ermordet. Einigen gelang die Rückkehr. Das war ohne jeden deutschen Druck und das wurde abgestellt, als die Deutschen, also als die mitgeteilt haben, sie wollen das nicht mehr haben, sie können nichts mehr mit diesen Leuten anfangen. Und da mussten die Ungarn abstellen, die Deportation. Die haben sie abgestellt. Es gab 1941, 1942, gab es einen ungarischen Generalmajor, der ungarische Militärattaché in Berlin, der vorgeschlagen hat, 100.000 Juden aus Ungarn zu deportieren. das kam ins deutsche Außenministerium, auch der Sicherheitsdienst hat auch dazu seine Meinung gegeben und die Meinung war negativ. Sie wollen das nicht haben, sie wollen nur eine allgemeine Lösung der Judenfrage haben. Und das soll man nicht so machen, 100.000, das geht entweder alles oder nichts. Im Januar veranstaltete die ungarische Armee und Gendarmerie rund und in Novi Sad, heute, also das hieß damals Ujvidik, Neusatz, ein Pogrom, dem 3.308 Personen, Juden und Serben, zum Opfer fielen. Die Verantwortlichen, und das ist jetzt ein Sonderfall gewesen, ein ungarischer Abgeordneter aus der Kleinlandewirtepartei, Andrej Bajcic-Zilinski, der seine Karriere als Antisemit angefangen hatte, der hat sich empört im ungarischen Parlament nach diesem Pogrom und hat gesagt, das ist nicht vereinbar mit der ungarischen Ehre. Die Leute kamen vor, die Verantwortlichen kamen vor ein Gericht, aber man hat sie sozusagen auf freien Fuß gelassen, weil Horthy ihnen geglaubt hat. Und am nächsten Tag, als sie am freien Fuß waren, sind sie nach Deutschland geflüchtet, um dann später mit Eichmann zurückzukehren nach Ungarn. Das ist eine ungarische Karikatur über die heutige Geschichtsschreibung. Heute wird das alles verharmlost, diese Deportation. Und da zeigen sie einen ungarischen Grenzbeamten und die Juden, die werden gebracht zur Grenze. Und dann sagt es auf Ungarn, und von jetzt an sind sie selbstverantwortlich. Und sie können dann runter. Ja, also das ist auch eine sehr gute ungarische Karikatur. Ich habe die gebracht, um zu zeigen natürlich, dass es auch in Ungarn Kräfte gibt, wenn auch nicht allzu stark, aber die diese Entwicklung kritisieren. Das ist erschienen in der größten Tageszeitung von Ungarn, Népszabadság, die also praktisch im Besitz, die war im Besitz, jetzt ist sie in einem anderen Besitz von Ringieva, aber die noch immer die meistgelesenste Tageszeitung ist. So, jetzt kommt die deutsche Besatzung. Was Sie dort sehen, schauen Sie sich das Bild an, Sie sehen das nicht sehr gut im Bild. Der Junge hat auch einen gelben Judenstern, aber er ist in der ungarischen Nationaltracht, er hat so einen geschnürten Mantel. Das wurde in Auschwitz aufgenommen. Kurze Zeit später waren die zwei Jungen schon wurden getötet. Ohne Mitarbeit der ungarischen Polizei, Gendarmerie und Administration hätte man nicht binnen 9 Wochen mehr als 500.000 ungarischer Staatsbürger im Frühjahr 1944 deportieren können. Die meisten wurden aus der Provinz deportiert, nicht aus Budapest. Die ungarischen Behörden übten Druck aus, um die Deportationen zu beschleunigen. Ich sage auch, wo sie das finden. Also das ist wichtig zu wissen. Die deutschen Historiker Götz Ali und Gerlach und der ungarische Historiker László Varga haben das eindeutig dokumentiert. Also in deutscher Sprache kann man natürlich den Gerlach Ali lesen und das kann ich nur empfehlen. Ich muss aber schnell weiterkommen, weil sonst kann ich meine Zeit nicht halten. Ungarn verliert natürlich, wird also von der Sowjetarmee besetzt. Und heute gibt es eine Diskussion und man denkt heute schon, dass die Mehrheit die Befreiung als Besatzung erlebt hat. Das ist mal das eine. Es gab judenfeindliche Pogrome in den Jahren nach der Befreiung mit doch ein paar Dutzend Tote. In Ungarn wurde nicht sehr groß thematisiert, aber es ist bewiesen. Tragisch, die kleinen Pfeilkreuzler werden Kommunisten. Es gibt die kommunistische Partei, die ja in der Horthy-Zeit verboten war, konnte nicht schöpfen, also sie hatten ein Problem. Die alten Sozialdemokraten gingen natürlich zur sozialdemokratischen Partei und die wenigen Kommunisten, die illegal waren, das gab keine Massenpartei. Also wer ging in die kommunistische Partei? Meistens waren es heimkehrende Juden und kleine Pfeilkreuzler. Darüber werde ich Ihnen doch noch eine kurze Anekdote erzählen. Ein Bekannter von mir, also ein Ungar, der Kommunist war, kein Jude, und der nach Mauthausen deportiert wurde, nach der deutschen Besatzung. Und nach dem Krieg war er noch Kommunist. Und in seiner Zelle gab es einen Friseur, einen ehemaligen Pfeilkreuzler. Und als in der Sowjetunion die antijüdische Welle war, hat dieser Pfeilkreuzler in seiner ehemaligen Pfeilkreuzler, jetziger Kommunist, gefragt in der Zelle, ob er noch seinem jüdischen Arzt trauen kann. Und der Zellenleiter sagte ihm, das ist nicht so, was bist du schon, ein Friseur? Die wollen nur die Großkopferten, also die wollen nur die Funktionäre ermorden. Aber du kannst ruhig zu deinem jüdischen Arzt gehen. Was beleuchtet, wie die Stimmung war. Ein verordneter Antifaschismus, da wird plötzlich erzählt, die Ungarn waren alle Antifaschisten, nur die wenigen Faschisten und nur wenige Nazi, die Mehrheit war es aber nicht. Also Antifaschismus war sehr klein, der Widerstand war sehr klein, wesentlich kleinerer Prozentsatz zum Beispiel als in Österreich. Die Rákosi-Diktatur, die war nach 1949, das war eine stalinistische Diktatur, und dann kam die Revolution 56. Ich gehe da sehr schnell. Das Kadar-Regime wurde als die lustigste Baracke im sozialistischen Lager. Zuerst einmal ein paar Jahre, 6 Jahre Unterdrückung der Revolution, dann ein halbwegs liberaler Kurs, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es gab Existenzsicherheit ohne Partizipation. Also jeder hatte seinen Job, musste auch seinen Job haben, Arbeitspflicht. Arbeitslosigkeit wurde in die Betriebe verlegt. Die Kultur war verhältnismäßig freizügig, wesentlich freizügiger als in der DDR, als in der Tschechoslowakei, aber nicht so freizügig wie in Polen. Es gab Privatinitiative. Und der Rassismus und Antisemitismus existierten weiter, aber natürlich nicht offiziell. Den gab es in der Gesellschaft. 1989, 90 kommt die Wende, eine schnelle Einführung des Kapitalismus, keine Existenzsicherheit mehr. Also massenhaft werden Industrien abgewickelt und die Leute finden sich auf der Straße. In Budapest wurden 20.000 Leute, die in sogenannten Arbeiterwohnungen gewohnt haben, in billigen Möglichkeiten für die Leute, die Pendler waren, die also von der Provinz während der Woche dort in Budapest waren, die wurden auf die Straße geschmissen. Es gab Freiheit für Nazi-Diskurs. Das war eine Forderung der Liberalen. Alle sollen Freiheit haben. Alle dürfen sagen, was immer sie wollen. Das hat sich später gerecht. Ich habe genug mit Ihnen diskutiert damals darüber, habe Ihnen erzählt, warum in Österreich das nicht so gehandhabt wird, aber Sie wollten nicht hören. Die Rehabilitierung des Horthy-Regimes begann und es gab einen massiven Antisemitismus in der damaligen konservativen Regierungspartei MDF, was dann auch dann versuchte István Csurka, ein ungarischer Schriftsteller, ein ziemlich erfolgreicher Dramatiker, Schriftsteller, versuchte dort eine antisemitische Fraktion innerhalb der Partei zu gründen. Der Antisemitismus hat die MDF nicht gestört, aber als er fraktioniert hat, also auch Gelder abgezweigt, da war Schluss mit lustig und er wurde ausgeschlossen. So, wir sehen die Regierungswechsel, also 1990 bis 94 MDF, konservativ, Anteil. Die Sozialisten kommen noch einmal unter Horn, 1994, 98, die erste Fidesz-Regierung, 98 bis 2002, 2002 bis 2010, Sozialisten mit Liberalen, die liberale Partei gibt es nicht mehr. Und seit 2010 und bis 2018 Orban. Die Lügenrede von Ferenc Gyurcsány, das hat schon eine Bedeutung. 2006 hat er während einer Funktionärskonferenz hat Gyurcsány ganz offen gesagt, dass das Volk wurde belogen, weil es gab keine, er hat also sehr, eine sehr, auch in der Sprache ziemlich vulgär, hat er sich ausgedrückt. Diese Rede wurde, jemand hat die geliefert an Fidesz, das wurde dann bekannt, aber es gab keine Abwehr gegen die rechten Angriffe. Es gab innerparteilichen Streit in der Sozialdemokratischen Partei, die Koalition ist zerbrochen und es gab eine systematische rechte und rechtsextreme Hetze, die zum Aufstieg der Jobbik führte. Noch zu sagen, während dieser Zeit gab es im September 2006 Unruhen, Kriminelle und Nazi-Elemente haben das Haus des ungarischen Fernsehens angegriffen, in Brand gesetzt, Geschäfte ausgeraubt, Autos abgefackelt und die Polizei ist auch nicht immer, war auch nicht, also sie hat auch Fehler gemacht bei der Unterdrückung. So, ich komme zu einem der Helden der heutigen ungarischen Rechten, das ist der ideologische Held, ein katholischer Bischof, zwar Prohaska. Und wichtig ist zu wissen, dieser Bischof, sein Vater war tschechischer Beamter in der Monarchie, seine Mutter war Deutsche. Er lernte erst mit 13 Ungarisch und wurde ein glühender ungarischer Nationalist und später dann auch Antisemit. 1920 gab er ein Buch im Völkischen Verlag in Hamburg, Hammerschläge Verlag, Sie sehen schon mit Hakenkreuz, und das war schon nicht mehr der alte christliche Antisemitismus, schon der neue Rassenantisemitismus. Dass es sich um die Judenfrage, um eine Rassenfrage handelt. Das Judentum keine Konfession, sondern eine scharf gezeichnete Rasse oder zumindest Nationalität ist, die einer anderen bodenständigen, staatserhaltenden Rasse gegenübersteht. Und wir werden dann sehen, die Parallelen zum Heute und hier. Wichtig, dass man das sieht, aber damit nicht genug. Dieser Mann bekam Büsten und 2008 erklärte der Vizepräsident des Parlaments, Sándor Lezsák, Prohaska, Initiator des Numerus Clausus-Gesetzes zur Diskriminierung, wollte nur, Zitat, die kosmopolitisch-parasitäre Schicht zurückdrängen. Und wer die kosmopolitisch-parasitäre Schicht ist, das weiß ein jeder in Ungarn. Ja, damit werden die Juden angezielt. So, aber, da habe ich etwas rausgelassen, aber ich erzähle es Ihnen. 1918 hat schon, also vor der Räterepublik, hat schon an mehreren Daten, hat schon Prohaska antisemitische Erklärungen abgegeben, dass seiner Meinung nach die christlichen Studenten bevorzugt behandelt werden sollen und dass der Einfluss der Juden zurückgedrängt werden solle. Das hat er schon während des Krieges noch, 1918 hat er diese Sachen postuliert. So, und jetzt komme ich, und ich springe da ein wenig, aber es ist notwendig, ich will ja meine Zeit einhalten. Aus Orbans mythisch-heidnischer Blut- und Bodenrede, in Opus, das ja im Zentrum von Ungarn, da ist so ein Ort und da sagt er, und ich lese Ihnen das vor, es ist eine wichtige Rede, der Turul ist ein Urbild, das ist ein Vogel, ja, so wie ein Greifvogel. Das Urbild der Ungarn, wir werden in es hineingeboren, so wie wir in unsere Sprache und Geschichte hineingeboren waren. Das Urbild gehört zum Blut und zum Heimatboden. Von dem Augenblick an, wo wir als Ungarn auf die Welt kommen, schließen unsere sieben Stämme den Blutbund, gründet unser heiliger Stefan den Staat, unterliegen unsere Truppen in der Schlacht bei Mohács, das war gegen die Türken. Der Turul aber ist das Symbol der nationalen Identität, der jetzt Lebenden, der schon Gestorbenen und der erst noch auf die Welt kommenden Ungarn. Er wurde dazu vom Wiener und ungarischen FAZ-Korrespondenten Stefan Löwenstein befragt, der sich gewundert hat, aber er fand diese Rede wunderbar, Orban. Und ich brauche diese Rede hier, glaube ich, nicht kommentieren, weil das spricht ja für sich. So. Aber dann gibt es in Ungarn noch etwas, was es eigentlich, was interessant ist, einen reformierten Pfarrer, also einen Protestanten, Lorand Hegedűs Junior, der antisemitische Erklärungen zuhauf abgegeben hat, aber er hat vor 2 Jahren eine Horthy-Büste im Vorraum der Kirche eingeweiht. So. Nach Einweihung der Horthy-Büste fragte eine unabhängige Fernsehanstalt die 4 Bischöfe dieser Kirche, sie haben sie dort Herr Bischof, Ihrer Meinung nach ist Reichsverweser Miklós Horthy verantwortlich und wenn ja, in welchem Ausmaß für die Einführung der judendiskriminierenden Gesetze, für die Teilnahme am Zweiten Weltkrieg, die Katastrophe am Don, wo die ungarische Zweite Armee zugrunde gegangen ist, beziehungsweise die Deportation von 430 unserer jüdischen Mitbürger aus der Provinz. Keiner der Bischöfe antwortete auf diese Frage. Auch nicht kommentiert. Ich muss das auch nicht kommentieren. Ungarn ist auch wirklich ein Paradies für Neonazi, die bewaffnete Übungen abhalten können. Und die Polizei sagt dazu nichts. Auch wiederum eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Es gab einen Pressepoint im österreichischen Außenministerium, wo der damalige ungarische Außenminister dort war. Ich hatte eine Dokumentation über Neonazi-Umtriebe in Ungarn, die ich, glaube ich, 10- oder 12-fach fotokopiert habe. Ich habe ihn gefragt, warum Ungarn das toleriert und er hat das glatt geleugnet. Es war gut, dass dort die APA-Korrespondentin dort war und dass das auch dokumentiert wurde. Das wurde auch veröffentlicht. Mein Name tut nicht zur Sache, wurde nicht. Aber die Sache wurde veröffentlicht und wenn dann etwas in Ungarn passiert, werden sie nicht sagen können, wir haben nichts gewusst, ja? Sie tolerieren das. So. Jetzt noch so eine schöne Geschichte, auch aus dem Jahr 12. Josef Nierö war ein katholischer Priester, der nach dem Ersten Weltkrieg aus der Kirche ausgetreten ist, geheiratet hat. Er konnte gut Deutsch, er kam aus dem heutigen Rumänien. Und er wurde kooptiert ins ungarische Parlament. Schon 1942 warnt er, dass diese abgewirtschaftete liberale jüdische Tradition, die auch viele gutgläubige Ungarn infiziert hat, diese versteckte Propaganda muss aus dem ungarischen Leben verschwinden. Das war im ungarischen Parlament 1942. Der Mann hat bis im Januar 1945 Kriegspropaganda gemacht. Für Hitler und für die Fortsetzung des Krieges. Da sind auch sehr viele Tausende von jungen Ungarn wurden gegen die sowjetische Armee an die Front geschmissen, haben ihr Leben verloren, für nichts und wieder nichts. Er ist geflohen, war in Madrid, Sprecher am Radio, ist dort gestorben. Auf Wunsch von Jobbik wurde und auf Wunsch des Präsidenten des ungarischen Parlaments wurde exhumiert, nach Budapest gebracht und von der Parlamentswache geehrt. Ja. Und wir gehen weiter. So, er schrieb Josef Nierö über Goebbels, 41. Dieser Stolz des deutschen Volkes und der deutschen Jugend ist nicht nur ein großer, sondern ein guter Mensch, den man nicht nur lieben muss, sondern der es auch verdient, geliebt zu werden. Und hier sehen Sie, dem Präsidenten des ungarischen Parlaments auch heute, László Kövér, der über Nierö dort gesagt hat, zum Sieg auserwählt ist das Volk, das einen Sohn hat, vor dessen Asche man sogar Angst hat. Warum? Weil die Rumänen gesagt haben, sie wünschen nicht diesen Nazi dort begraben. Das war keine Angst, sondern und so äußert er sich über einen Nazi. Und das ist der Präsident, der zweite Mann in Ungarn. Und ungarische Geistliche, aller christlichen der wichtigsten, also es gibt einen katholischen, einen reformierten, einen evangelischen und einen Unitarier. Die waren auch dort bei der Ehrung. So, Antisemitismus ist natürlich im ungarischen Mainstream angelangt. Wasch, ein Kriegsverbrecher und antisemitischer Schriftsteller, Pfeilkreuzler und Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse. Der hat schon 53 Statuen und Gedenktafeln. Und der wurde auch geehrt und wurde mit Nyr und Tormai, eine früher verstorbene profaschistische Schriftstellerin, die wurden im Mai 2012 in den nationalen Lehrplan genommen. Also das Lernen, das können also ungarische Jugendliche an den Mittelschulen lernen. Und jetzt komme ich zu Orbáns Rede in... Jetzt habe ich eine Verdoppelung. Tut mir leid, das habe ich schon gezeigt, aber da ist es mit der... da sehen Sie Jörg Fekete, der ist der Vorsitzende der Kunstakademie, ein Innenarchitekt, der 2012 erklärt hat, wir müssen davon ausgehen, dass das Ausland sogar Jörg Konrad für einen Ungarn hält, unabhängig davon, was er sagt. Also einer der bedeutendsten ungarischen Schriftsteller ist seiner Meinung nach kein Ungar, weil er irgendetwas sagt. In Wirklichkeit ist es, weil er Jude ist. Er will auch keinen Staat, keine Trennung von Staat und Kirche. Ich pfeife auf so eine moderne Demokratie, denn die ist weder modern noch Demokratie. Und da ist der Regierungskommissar, Sonderkommissar des Ministerpräsidenten für die Förderung des Rechtsbewusstseins und des nationalen Kulturerbes. Er sagte schon im Wahlkampf, wenn wir an die Macht kommen, machen wir die letzten 100 Jahre rückgängig. Das ist schon fast gelungen. Und im Mai 13, jetzt kann der neue Chef des Nationaltheaters ein erfolgreiches Theater gründen, und zwar auf Liebe und treuen Glauben und nicht auf Schwuchteleien aufgebaut. Und mehr brauche ich auch nicht dazu zu sagen. Wissen Sie, ich erspare mir da jeden Kommentar. So, wir haben das Haus des Terrors. Das macht eine Historikerin, die Hofhistorikerin von Orbán. Die hat die ungarische Geschichte, Zeitgeschichte, resümiert sie. Es gibt auf der einen Seite die Pfeilkreuzler und es gibt auf der anderen Seite die Kommunisten. Das, was Horthy und das Horthy-Regime verbrochen hat, das wird nicht behandelt. Das ist ihr Prinzip. Ich habe das jetzt sehr kurz und bündig ausgedruckt. Wir sind bei der 40. Minute. Jetzt komme ich zu dem, was letztes Jahr zu großen Diskussionen geführt hat, das Denkmal an die deutsche Besatzung. Was Sie hier sehen oben, ist der deutsche Adler. Nicht der Nazi-Adler, ist der deutsche Adler. Ja? Also es geht so, dass das sind nicht die Nationalsozialisten, sondern das sind die Deutschen. Interessanterweise hat gegen dieses Denkmal zum ersten Mal die deutsche Botschaft auch Einspruch erhoben. So etwas hat es noch nie gegeben. Die evangelische Kirche Ungarns hat dagegen protestiert, die deutsche Minderheit und die jüdischen Kultusgemeinden. Und unten ist der unschuldige Engel, das symbolisiert Ungarn. Und das ist im Gedenken an die Besatzung. Also es ist eine totale Geschichtsfälschung. Dagegen wurde und wird protestiert. Hier sehen Sie einen Abgeordneten, einen sozialistischen ehemaligen Abgeordneten, der abgeschleppt wird. Und dort steht, also dort haben Sie, die Oppositionellen haben dort ein Slogan, also ein Poster, Geschichtsfälschung und es ist geistige Brunnenvergiftung. Ja. So, da haben wir einen ehemaligen Staatssekretär, der die Holocaust-Überlebenden, die sind zu empfindlich. Ja. Ich denke, die Holocaust-Überlebenden sind einfach zu empfindlich. Ich verstehe das Leid der Opfer, aber man kann nicht immer so leben. Wir haben jetzt neue Verhältnisse. Die Opfer bekommen immer, was sie wollen. Sie sollen im Frieden leben. Aber lasst uns jetzt dieses Denkmal errichten. Ja? Also die Opfer sind natürlich sehr empfindlich. Das haben wir aber schon anderswo auch gehört. So, und ohne impliziten Antisemitismus geht die Chose nicht. Der Superintendent der evangelischen Kirche, Gergely Prölle, spricht wunderbar Deutsch, der auch als Staatssekretär fungiert in der Budapester Wochenzeitung, Regierungsrat. Am 28. Februar voriges Jahr beschuldigt Majihis, also die jüdische Kultusgemeinde, in einer Kampagne, um 1% des Steueraufkommens zu erreichen. In Ungarn ist es so, jeder Staatsbürger kann 1% seiner Steuer irgendjemand widmen, auch einer Religionsgemeinschaft. Und er unterstellt den Juden, sie sind nicht einverstanden mit der Regierung, weil sie damit 1% lukrieren wollen. Was natürlich ein totaler Unsinn ist, das haben sie nicht deswegen gemacht. In seiner Wahlrede am 29. März sagt er, bringt er die in Ungarn unter Antisemiten so populäre Agitation gegen den jüdischen Bolschewismus, hat aus der untersten Schublade gezogen, erwähnte ausgerechnet den Führer der Räterepublik und sagte, dass die Ungarn nicht mehr den linken Maskenball brauchen, mit dem die Béla Kunz seit den letzten 100 Jahren Europa amüsieren. Ja? Und Béla Kunz war jüdischer Abstammung. Übrigens, dazu habe ich eine Glosse geschrieben in Ungarn und habe folgende Geschichte erzählt in meiner Glosse in Élet és Irodalom, ist eine große Literaturzeitung, und habe gemeint, also in Ungarn wird immer behauptet, wie schlimm Rákosi war und wie viel Ungarn er hat hängen lassen. Nun ist es aber Fakt, dass Kádár das Dreifache oder Vierfache hat hängen lassen. Und ich schreibe, es muss natürlich einem, der zum Henker geführt wird, muss es viel angenehmer gewesen sein, zu wissen, dass derjenige, der das bestimmt hat, als Katholik geboren wurde und nicht als Jude. Ja? Es war ein ironischer Kommentar, wurde auch veröffentlicht. Was natürlich zeigt, das ist implizit, er sagt nichts, er tut das Wort Jude gar nicht erwähnen, aber man versteht. So wird Symbolpolitik gemacht, also das hat es früher nicht gegeben. Er leistet den Eid, zwei Offiziere, die Fahne, also alles Symbolpolitik. Jetzt kommt Viktor Orbáns Grundsatzrede in Tuschnád. In Tuschnád, in Baile Tuschnád auf Rumänisch. Und das lese ich Ihnen vor, weil das sehr wichtig ist. Die Stars in den internationalen Analysen sind nämlich Singapur, China, Indien, Russland, die Türkei. Das, was wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben und was wir in den nächsten 4 Jahren machen werden, ist tatsächlich auch von daher zu interpretieren. Indem wir uns von den in Westeuropa akzeptierten Dogmen und Ideologien lossagen und uns von ihnen unabhängig machen, suchen wir jene Form der Gemeinschaftsorganisation, jenen neuen ungarischen Staat, die dazu in der Lage sind, unsere Gemeinschaft mit einer jahrzehntelangen Perspektive im großen Wettrennen der Welt wettbewerbsfähig zu machen. Und es geht weiter. Bisher kannten wir 3 Formen der Staatsorganisation. Wir wollen eine arbeitsbasierte Gesellschaft organisieren, die ich schon früher erwähnte, das Odium auf sich nimmt, dass sie offen ausspricht, dass sie hinsichtlich ihres Charakters keine liberale Demokratie ist. Mit den liberalen Prinzipien und Methoden der Organisierung einer Gesellschaft und überhaupt mit dem liberalen Verständnis von Gesellschaft müssen wir brechen. Der Stärkere hat immer recht. Immer ist es der stärkere Nachbar, der bestimmt, wo die Autoeinfahrt ist. Immer ist es die Bank, die über den Zinssatz entscheidet, wenn es sein muss, auch nachträglich. Die damalige liberale Demokratie verpflichtete die jeweilige ungarische Regierung nicht dazu, die in der Welt lebenden Ungarn als Angehörige der ungarischen Nation, unserer Nation, anzuerkennen und diese Zugehörigkeit zu stärken. Sie schützte das Gemeinschaftseigentum nicht, sie schützte das Land nicht vor der Verschuldung und sie schützte die Familien nicht vor der Schuldknechtschaft. Und das ist auch alles schon einmal so oder ähnlich gesagt worden. Horthy, Orbán und die Politik der Symbole, Sie sehen dort Horthy, der geht zu Fuß bei der Pfingstprozession. Hier sehen Sie oben bei der Pfingstprozession Sie sehen den Staatspräsidenten, seine Frau, Orbán, seine Frau und den damaligen Justizminister, heutigen Europakommissar Navracsics. Hier ist eine Massenkundgebung, leider sieht man das so schlecht, und dort ist auch Militär vorne, und das hat es auch nicht gegeben, am Heldenplatz. Also es ist eine Politik der Symbole. Sie sehen überall heute in Ungarn nationale Tabakgeschäfte mit dreimal die Nationalfarben. Ja, das habe ich auf der Rákóczi Út, also mitten in Budapest, aufgenommen. Alles ist national, nur die Bedürfnisanstalte, da steht noch nicht, dass es nationale Bedürfnisanstalte sind. Hier haben wir, das ist jetzt das Frischeste, katholischer Priester lobt die Waffen-SS und die Verbündete in der Basilika in Székesfehérvár. Das ist auch eine tolle Geschichte, ist Tag der Ehre. Da denkt man an die Waffen-SS, die aus Buda, aus der Festung ausgebrochen ist, Mitte Februar 1945. Und da kommen die Nazis auch zusammen, aber auch Fidesz feiert das. Und da haben sie, was der da so feiert. Und hier sehen wir die Werbung dafür und ein Bild. Links ist die Werbung, ja, wer da alles teilnimmt, also die bekanntesten Nazis von Ungarn nehmen auch teil. Ein Bürgermeister, ein richtiger Nazi und der Chef der Betjar-Scherek, also auch einer Nazi-Gruppe. Und da stehen die Nazi und denken an diesen Ausbruch. So, Ungarn wird stärker, steht da mit 20 ungarischen Fahnen. Das war die Rede, die der Ministerpräsident Orbán Lage der Nation 2014 gehalten hat, in einem Saal, der zu 95% von der EU finanziert wurde, zu 5% von Ungarn. Er hat nicht eine EU-Fahne war dort und er hat die Rede benutzt, um gegen die EU zu sprechen. Also Dankbarkeit ist keine Kategorie der Politik da. So, und jetzt, das ist mein letztes Bild. Ich habe jetzt meine Zeit wirklich gehalten. Das wollte ich auch. Sie sehen einerseits Ungarn, die ihr Koffer nehmen. Eine 500.000 Ungarn ist ausgewandert während der letzten 6 Jahre. Und Sie sehen, wohin das führt. Das ist so wie ein Rad mit der nationalen Fahne und die anderen, die gehen hinterher. Und es führt natürlich nirgendwo hin. Damit habe ich jetzt meinen Vortrag gehalten. Ich hoffe, ich bin sehr sachlich geblieben, weil ich eigentlich Orbán ausgiebig zitiert habe. Also ich habe das auch nicht sehr viel kommentieren müssen, hoffe ich. So, das war's. Ja, Fragen. Danke erstmal für Ihren interessanten Vortrag. Und wir würden es jetzt einfach so machen, dass wir mit dem Mikrofon umgehen würden. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch einfach gerne melden. Und genau, Sie sagen einfach Bescheid, ob Sie die Fragen beantworten wollen. Na, ich beantworte jede Frage. Super. Nach bestem Wissen und Gewissen. Es gab ja kürzlich eine Nachwahl fürs Parlament, wo Fidesz dann seine Zweidrittelmehrheit verloren hat. Und man hat in deutschen Medien bei Kommentierungen gelesen, dass so ein bisschen der Rückhalt für Fidesz schwindet. Können Sie das auch so wahrnehmen oder ist es eher Trugschluss? Nein, es ist kein Trugschluss. Danke für die Frage. Man denkt und alle Meinungsforschungsinstitute sind einig und man nennt die Zahl von 900.000 bis 1 Million Wähler, die Orbán verloren hat. Aber ich muss das schon betonen, er hat sie nicht verloren wegen dieser Antisemitismus oder Antiziganismus, sondern weil es heute bekannt ist in Ungarn, auch für Leute, die nicht oppositionell sind, also auch für Fidesz-Leute ist es bekannt, welchen Umfang die Korruption und das, was ungarische Intellektuelle nennen, der postkommunistische Mafiastaat, welchen Umfang das genommen hat. Und natürlich haben wir zu tun mit einer Verarmung der Massen der Bevölkerung. Und das führte auch dazu, dass sehr viele, also 900.000, vielleicht 1 Million Wähler, nicht mehr Orbán wählen würden, wenn es heute Parlamentswahlen geben würde. Aber bei dieser Wahl in Westbrem hat ein linker Kandidat gewonnen. Also es ist möglich, nur die Linken sind sehr zerspalten und sehr zerstritten. Ja, Sie hatten über diesen Vertrag von Trianon geredet oder diesen Gedenktag dazu. Und ich habe das nicht so ganz verstanden. Das sei seit 2010 dann ein Gedenktag geworden. Wird der nur von dieser faschistischen Jobbik-Partei begangen oder ist dann. Staatsfeier. Das ist im Parlament, wird der begangen und die Fidesz ist voll dabei. Okay, also. Und die macht da mit. Und Fidesz ist eine Schwesterpartei der CDU-CSU und der österreichischen ÖVP. Und dann, also dann genau würde die Frage sich anschließen, wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien, also wie hält sich eben Fidesz zu Jobbik offiziell und vielleicht auch inoffiziell? Also, das kann ich mit einem Satz beantworten. Wenn dann noch Nachfragen gibt, werde ich natürlich weiter reden, aber Sie haben sehr viel Gemeinsamkeiten in der Ideologie, aber eine scharfe politische Konkurrenz um den Wähler. Gibt es eigentlich parallel zu der Zunahme von antisemitischer Hetze aus Regierungskreisen oder regierungsnahen Kreisen in Ungarn auch spürbare Veränderungen im konkreten Leben der jüdischen Gemeinden im Land? Konkret, wissen Sie, ja, also es gibt schon solche Sie dürfen ja eins nicht vergessen bei dieser Sache. Und das ist jetzt wichtig. Gut, dass Sie diese Frage gestellt haben. Es ist ja in Ungarn nicht so, dass alle Juden religiös sind. Die religiösen Juden sind eine kleine Minderheit. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder, der als Jude von der Gesellschaft wahrgenommen wird, auch Jude ist. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Vor 2 Jahren war ich Journalist, also eingeladen bei der Tagung des jüdischen Weltkongresses in Budapest. Und ich bekam eine E-Mail von einem ungarischen Universitätsprofessor, der mich unbedingt sprechen wollte. Und der kam zu mir und hat mir folgende Geschichte erzählt. Der Mann ist 70 Jahre alt, er hat mir erzählt, und ich erzähle es so, wie er es mir gesagt hat. Mein Vater war Jude, hat an der Universität studiert. Als er fertig war mit 26, hat er geheiratet, eine Protestantin aus Ostungarn, und hat sich taufen lassen. Ich bin schon als Christ geboren und habe wiederum eine Protestantin geheiratet. Mein Sohn ist Chefredakteur eines linksliberalen Magazins und wird als Jude beschimpft. Also, wenn Sie das nachrechnen, nicht einmal in der Nazizeit hätte man über jemand, der nur einen jüdischen Großvater hatte, der galt nicht als Jude. Ja? Also, die Atmosphäre ändert sich. Natürlich ändert das Leben der Menschen. Aber wenn Sie denken, dass es da eine offizielle Diskriminierung gibt, gibt es nicht. Aber das gesellschaftliche Klima hat sich sehr geändert. Habe ich das klar gemacht? Ich hoffe. Weitere Fragen? Das UNHCR stuft das Asylsystem in Ungarn als nicht mit EU-Normen vereinbar ein. Können Sie vielleicht was zur Situation von Flüchtlingen sagen? Kann ich Ihnen sagen. Orbán hat in der letzten Zeit entdeckt dieses Problem. Es gibt in Ungarn sehr wenig Flüchtlinge. Also eine Freundin von mir, eine ungarische Journalistin, hat einen Artikel geschrieben und ich glaube ihr, sie hat geschrieben, 2014 gab es 614 Flüchtlinge, die anerkannt wurden. Also das ist nicht eine große Zahl. In Ungarn leben ungefähr 10 Millionen Menschen, vielleicht etwas weniger, weil viele ausgewandert sind. Es ist so. Sie werden sehr schlecht behandelt und auch deutsche Gerichte haben schon beschlossen, einen Flüchtling nicht zurückzuschicken nach Ungarn. Es gibt auch deutsche Gerichtsbeschlüsse. Also das stimmt, das ist korrekt. Und Orban hat dieses Thema erst draufgesprungen, als ob Ausländer in Ungarn um Asyl ansuchen würden, ja, als ob ihnen das passen würde. Ungarn ist ein Durchfahrtland und die Ungarn lassen auch jeden durchfahren. Also sie sind in Schengen, aber sie kümmern sich nicht darum. Das ist ein anderes Problem, dass sie dafür viel Geld bekommen haben, aber nicht die Vorgaben von Schengen einhalten. Es wurde ja das Verhältnis von Fidesz zur Schwesterpartei CDU kurz angesprochen. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen konkretere Ausführungen machen? Und was es vielleicht für Bemühungen gibt, im europäischen Kontext auf Ungarn einzuwirken? Oder gibt es überhaupt Kritik im EU-Kontext? Ja, also es gab letztes Jahr eine Abstimmung im Europäischen Parlament. Da wurde Ungarn einer Kritik unterzogen. Das haben Grüne, waren die Initiatoren. Und es müssen bei dieser Abstimmung auch konservative Abgeordnete dafür gestimmt haben. Also es dürfte so sein, dass es in der CDU, CSU Leute gibt, die nicht begeistert sind. Aber Orban gehört dieser Parteifamilie an und sie sind auch durch Orban sind sie die Mehrheit im Europäischen Parlament. Also das ist die eine Sache. Die zweite ist, die deutsche Industrie hat einen großen Einfluss in Ungarn. Also es gibt also deutsche, hauptsächlich Autofirmen, die dort arbeiten lassen. Und das spielt auch eine Rolle. Wie groß ungefähr noch die jüdische Gemeinde in Ungarn ist? Also wie ich es gesagt habe, es gibt in den jüdischen Gemeinden nicht mehr als 12.000 Leute, die dort organisiert sind. Und jetzt gibt es die verschiedensten Einstufungen. Also meiner Meinung nach sind das Einstufungen, die nicht zu gelten haben. Denn wenn einer nicht in der jüdischen Gemeinde ist und nichts mit dem Judentum zu tun haben will, wenn er dann doch als Jude gebrandmarkt wird, das entspricht nicht einer modernen Demokratie. Ich bin Jude und ich bekenne mich dazu, aber wenn jemand sich nicht dazu bekennen will, er muss auch die Freiheit haben, in einer Demokratie sich nicht dazu bekennen. Und diese Freiheit ist heute in der ungarischen Gesellschaft nicht mehr gegeben. Und wenn es 12.000, habe ich das richtig verstanden, Juden in Ungarn gibt, ja? Wie kann man dann Ihrer Meinung nach Politik machen mit Antisemitismus gegen 12.000 Juden? Ach, dazu braucht man nicht einmal einen einzigen Juden, ja? Also um Antisemitismus zu machen, brauchen Sie keine Juden. Ich gebe Ihnen das österreichische Beispiel aus meinem eigenen Land. In Österreich gibt es 7.500 Juden, die in Kultusgemeinden organisiert sind. Das war schon die Zahl, auch unter Waldheim, Haider und schon vorher. Und es wurde eigentlich bis 2001. 2001 war ein klarer Bruch. Aber bis dahin ist der Antisemitismus aus der österreichischen Politik nicht verschwunden. Und wenn ich sage, der ist nicht verschwunden, dann meine ich nicht nur, dass Konservative Antisemitismus benutzt haben, auch die Sozialdemokratische Partei unter Kreisky hat schlimme antisemitische Sachen wurden da postuliert und die erste Koalition mit einer rechtsextremen Partei in Österreich hat ja die Sozialdemokratische Partei gemacht. Könnten Sie vielleicht noch ein paar Sätze sagen zu der veränderten, zu den veränderten Wahlgesetzen? Orban hat ja, nachdem er seine Zweidrittelmehrheit, eine verfassungsändernde Mehrheit hatte, ganz offensichtlich einiges so verändert, dass er praktisch nicht mehr angreifbar ist. ich habe das nie ganz verstanden. Was hat er tatsächlich gemacht bei den Wahlgesetzen? Also da gibt es, was die Amerikaner Gerrymandering nennen. Die Grenzen der Wahlbezirke wurden geändert. Und das ist das Wesentliche bei den Wahlgesetzen. Aber die Zweidrittelmehrheit ist jetzt verloren gegangen, aber das heißt noch gar nichts, weil ich nehme dafür, dass das wirklich in Verlust gerät, müssten eigentlich alle Abgeordneten immer dort anwesend sein. Und das ist nicht der Fall. Ansonsten, außer diesem Gerrymandering, wüsste ich nicht. Er hat ja das schon, also die Änderungen im Wahlgesetz, die waren ja schon beschlossen vorher. Er konnte ja schon 2010, waren ja schon die Wahlgesetze beschlossen. Und es war immer so, dass mit Zweidrittelmehrheit konnte gemacht werden, was man wollte. Nur die Sozialdemokraten in diesem Fall wollten nicht das ausnützen, haben es nicht ausgenützt, während Orbán das natürlich voll ausgenützt hat. Und es ist, und das ist jetzt eine interessante Sache, die ich auch erklären muss. In jedem Land, in jedem demokratischen Land gibt es Legisten, auch in Deutschland. Legisten sind diejenigen Fachleute, die in den Ministerien sitzen und Gesetze schreiben. Das ist nicht so einfach. Und Orbán, das Erste, was er gemacht hat, er hat ja die Sozialgesetze geändert. Das heißt, man kann auch Regierungsangestellte von heute auf morgen rausschmeißen, ohne jeden Grund. Und sie haben die Mehrheit der Legisten herausgeschmissen und haben neun Angestellten die Aufgabe gegeben, Gesetze zu schreiben. Und das führte zu einem richtigen Chaos, weil die Gesetze wurden erlassen, kamen in die offizielle Zeitung und zwei Tage später oder einen Tag später hat man festgestellt, so sind sie nicht durchführbar. Das sind Widersprüche, das geht nicht. Und noch nie in der ungarischen Geschichte gab es so viel Gesetzänderungen wie jetzt in den letzten 5 Jahren. Das ist auch ein Resultat dieser orbanischen Politik. Und das mit den Wahlen, also sie haben alles getan. Es gibt eine sogenannte Kubatov. Kubatov ist der Parteidirektor von Fidesz. Es gibt die sogenannte Kubatov-Liste. Und das heißt, sie gehen von Haus zu Haus und stellen fest, wer wie abstimmt. Ja, also das ist eine ganz raffinierte Sache, aber auch eigentlich in einem demokratischen Staat. Also hier würde man sofort zum Verfassungsgericht gehen, wenn jemand, das in Deutschland oder auch in Österreich so etwas versuchen würde. Das Verfassungsgericht ist in Ungarn nicht abgeschafft, aber die Mehrheit der Leute sind seine Kreaturen und machen das, was er will. Ja, also das ist nicht abgeschafft, es existiert. Es gibt auch einen Staatsanwalt, der schon Staatsanwalt war in der ersten Orbán-Regierung und der jede Korruptionsanklage gegen Fidesz-Leute niederschlägt. Und. Also das sind natürlich die Justiz ist ein eigenes Kapitel in Ungarn. Also zum Beispiel haben Sie auch, Sie haben gefragt wegen Wahlen. Es ist eine beliebte Methode, wie man den Linken, wie man die Linken anging, war zu behaupten, der Herr so und so, der für eine linke Partei da kandidierte, sei hoch korrupt, hätte das und das gemacht, wird in Untersuchungshaft genommen vor seiner Kandidatur oder nachdem er Kandidat und wird ein paar Monate in Untersuchungshaft gehalten, dann wird die Sache vor Gericht gebracht und dann wird er freigelassen. Ja? Ein schönes Beispiel war im ungarischen Militärgericht. Ein Militärrichter, ein General im Rang, hätte jemand verurteilen sollen, der unbeliebt war. Und dieser Richter hat wirklich die Courage gehabt und hatte noch so irgendwo irgendetwas wie eine Ehre und hat den Mann, der vollkommen unschuldig war, nicht verurteilt. Er selbst wurde wegen Geheimnisverrat angeklagt. Warum? Er hat die Akte offen gehabt und ist so auf dem Gang mit der Akte gegangen. Also an Absurdität, wissen Sie, jeden Tag passieren absurde Sachen. Also es ist schwer, schon Kabarett zu machen in Ungarn, weil die Realität bei weitem jeden Kabarettisten übertrifft. Ja? Frage beantwortet? Ob es Kräfte gibt, die den antirassistischen Diskurs hochhalten? Ich fürchte, also was die Roma angeht, es wurde mir leider keine Frage zu den Roma gestellt. Das ist eine wichtige Frage. Ich konnte das heute nicht, weil ich wollte meine Zeit einhalten. Deswegen habe ich das nicht gebracht. Aber es gibt solche Kräfte in der ungarischen Gesellschaft. Sie sind sehr klein, sehr entschlossen, aber das dringt nicht durch. Also während die antisemitischen Vorurteile sind schon sehr stark, aber sie sind im Verhältnis zu den Vorurteilen gegen Roma, die sind etwas milder als die Vorurteile gegen Roma. Das ist unglaublich. Und die Roma sind insofern ein großes Problem, weil es doch um 7-8% der Bevölkerung sind Roma. 90% der Roma leben in äußerster Armut. Auch die sozialen Zuwendungen wurden radikal beschnitten. Also es gibt fast keine sozialen Hilfen. Große Familien leben in Elend, haben aber schon im Kommunismus lebten, also während der Kadar-Zeit lebten 100.000 Roma in Erdlöchern und 100 Meter entfernt von der nächsten Hygienestelle oder von einem Brunnen. Und diese Armut, die vererbte sich. Und die Antirassisten, die versuchen den Roma zu helfen, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Frage beantwortet? Ja, ich kann nur das erzählen, wie es ist. Nicht, wissen Sie, das Problem bei manchen Linken ist, sie wollen die Welt so sehen, wie sie glauben, die Welt sein soll. Und ich sehe die Welt so, wie sie ist. Ja? Also ich kann nicht etwas beschönigen, was nicht beschönigt werden kann. So ist die Realität. Ja? Natürlich würde ich hoffen, dass die Mehrheit der Ungarn gegen Rassismus sind, aber sind die Mehrheit der Deutschen gegen Rassismus, die Mehrheit der Österreicher? Ich habe nichts davon gemerkt. George Soros engagiert sich ja in Ungarn auch für die Roma, also mit der Open Society. Wer? George Soros. Ja, ist auch ein Tropfen, ja, vielleicht engagiert er sich, aber ich sage Ihnen, das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt in Ungarn, weil Sie das fragen, es gibt in Ungarn einen Minister für die Humanressourcen. Der ist verantwortlich für Sozialgesetzgebung, für Unterricht, für Sport, für alle diese Sachen. Und dieser Minister ist ein reformierter Pfarrer. Spricht sehr gut Deutsch, weil er in der DDR auch studiert hat. Der hausiert im Ausland, bekam auch vom Präsident Gauck eine Auszeichnung. Der hausiert im Ausland damit, Sie haben ein Roma-Konzept, was sie alles tun, ist alles ein Schwindel. Sie tun gar nichts. Sie tun nur dann etwas, wenn die EU irgendein Projekt unterstützt. Und er ist offen und ganz dezidiert für Segregation in Schulen eingetreten. Also für die Segregation der Roma-Kinder. Dieser Minister Zoltán Balogh, Pfarrer der reformierten Kirche. Frage beantwortet? Ja, gibt es denn überhaupt irgendwie eine Perspektive? Also wir reden ja in Freiburg auch viel von den Romas aus Serbien, Mazedonien, die ja hier einen schweren Stand haben im Aufenthalt. Und Ungarn ist ja ein Beispiel, wo sozusagen die Gewalt wirklich sich Bahn gebrochen hat. Und meine Frage sozusagen, Baden-Württemberg pflegt ja einen engen Kontakt zu Ungarn. Es gibt ja Donauraumstrategie und so. Zu den Romas steht aber nur so viel drin, dass man vielleicht was machen sollte. Meinen Sie irgendwie, was könnte Deutschland jetzt mehr ausrichten? Jetzt Merkel war ich bin kein Deutscher und kann Deutschen keinen Rat geben, wie sie das machen sollen. ich kann Ihnen sagen, dass das ist ein sehr schwieriges, wie Max Weber sagte, ein hartes Brett bohren. Ja, ich bohre auch an diesem harten Brett in Österreich, weil ich gehe zu jeder Pressekonferenz. Ich bin 86 und doch bemühe ich mich, auch wenn es regnet und auch wenn es schneit, gehe ich zu einer Pressekonferenz, wenn ein ungarischer Politiker dort ist. Und ich stelle ihm die Fragen, die gestellt werden, die man stellen muss, die mein Gewissen mir sagt, dass ich sie stellen soll. Aber was da Deutschland machen soll, ist, ich hätte Ideen. Wäre ich ein Deutscher, dann hätte ich Ideen, was man da machen kann. In Österreich möchte ich Ihnen aber sagen, jetzt etwas zugunsten von Österreich. In den Medien hat sich die Haltung zu Ungarn 180 Grad geändert. Ich schrieb einen Artikel in der konservativen Presse. Die Presse gehört zu 100% der österreichischen katholischen Kirche. Nicht direkt, aber indirekt. Sie gehört dem Stierier Verlag und der gehört zu 100% der katholischen Kirche. Und ich schrieb dort meinen ersten Kommentar, glaube ich, war 2011. Und da schrieb ich über einen antisemitischen ungarischen Journalisten. Parteimitglied Nummer 5 hat er das Mitgliedsbuch der Fidesz. Ein enger Freund von Orban. Orban lässt sich nach solchen Schweinereien mit ihm fotografieren. Und er hat Fäkalsprache und antisemitisch benutzt und hat auch gemeint, in Orgovan, in einem Ort, wo man Juden und Linke, es gab von den Weißen dort ein Pogrom, also man hat dort arme Bauern und Juden im Wald von Orgovan ermordet. Und er schrieb, man hat nicht genug Leute in Orgovan verscharrt in seinem Artikel. Und darauf hat man ihm vorgeworfen, dass er meinte, dass doch nicht genug Juden verscharrt worden sind. Und er antwortet, nein, ich meinte nicht Juden, ich meinte Linken. Linke, ja. Also ich schrieb diesen Artikel und habe ihn, ich bin ja ein Freelancer, also ich bin nicht angestellt, und habe ihn ohne Titel oder mit einem Arbeitstitel geschickt an die Redaktion. Und der erschien mit dem Titel, unter dem Titel der geehrte Fäkalantisemit. Ja? Das schrieb die konservative Presse. Das müssen Sie sich vorstellen. Das wäre unvorstellbar gewesen vor Orban. Ja? Und das ist ein Freund von Orban. Aber mehr als das kann ich nicht tun. Das ist traurig, aber es ist so. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber haben Sie eine Vorstellung davon, wo diese ganzen Entwicklungen hinführen könnten? Also eine Art Zukunftsszenario? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und wissen Sie, ich bin zwar Jude und man sagt, die Juden haben Propheten gehabt, einige sogar. Also im Alten Testament finden Sie eine Reihe von jüdischen Propheten, aber ich gehöre Gott sei Dank nicht zu denen. Also ich kann Ihnen unmöglich sagen, was morgen passieren wird. Was aber schon da ist, das ist jetzt schon ein Bruch. Sehr viele junge Leute, die auch Fidesz gewählt haben, sind empört über diese Regierung. Und zwar aus dem Grund, weil sie die Internetsteuer einführen wollten. Ja? Und das war auch ein Bruch. Aber es gibt auch, aber es ist noch nicht, das ist noch nicht politisch. Ja? Also es gibt, aber was da passieren kann, wird, ich wage es nicht zu sagen. Manche befürchten, und das ist eine Tendenz, die Linken werden nicht stärker, aber Jobbik wird stärker. Warum meinen Sie, dass in Ungarn, was eine ungeheuerliche Geschichte des Faschismus hat, aber auch eine linke Geschichte? Reden Sie laut. Warum in Ungarn momentan, also auch in der Krisensituation, Antisemitismus und Antiziganismus ja auch in der Bevölkerung gerade so wieder verfangen, was Ihre Meinung dazu ist? Schauen Sie, es ist nicht so, dass die meisten Ungarn, wenn sie aufstehen, sagen, ich möchte jetzt den Juden was tun oder den Roma. Mit den Roma gibt es auch sehr konkrete gesellschaftliche Konflikte. Überlegen Sie, die meisten Roma wohnen am Land. Sie sind auf Elendniveau, sie bekommen keine Unterstützung. Wenn Sie jetzt in der Nacht gehen und dem Bauern seine Gurken oder seine Tomaten oder sein Obst stehlen, und das tun manche, ja, dann gibt es einen Konflikt, weil der Bauer ist auch nicht zufrieden. Und der sagt, das gibt reale Konflikte. Aber zu denken, dass das Wesentliche, dass der Antisemitismus und der Antiziganismus in Ungarn die Politik bestimmt, das stimmt nicht. Wenn Sie diesen Eindruck gewonnen haben, dann war mein Vortrag für nichts gut. Er ist da, er wird benutzt, er wird instrumentalisiert. Aber es gibt große gesellschaftliche Konflikte, die mit Antisemitismus, man versucht vielleicht mit Antisemitismus da abzulenken. Aber diese gesellschaftlichen Konflikte, die bleiben. Wissen Sie, auch wenn es kein Jude mehr geben würde in Ungarn, die Konflikte, die bleiben. Und Orbán hat eine Politik, ich habe das angerissen, diesen postkommunistischen Mafiastaat, den hat er perfekt eingeführt. Also es wird alles vom Staat wegen gemacht. Und das ist natürlich interessant. Wissen Sie, wie das geht? Das geht dann so, da gibt es einen Unternehmer, ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel. Da gab es vor 2 Jahren, gab es einen ungarischen Unternehmer, der Software verkauft hat an den Staat in, ich glaube, die Höhe war 800 Milliarden Forint. 300 Forint sind 1 Euro ungefähr. So, das hat er verkauft an den Staat und der Staat hat mitgeteilt, er hätte sein Unternehmen dem Staat verkauft, das vor Weihnachten 2013. Der Mann hat dementiert. Ja, er hätte nichts verkauft. Im Januar, Anfang Januar, kamen die Zoll und die Steuer und die Polizei um 5 Uhr in der Früh, haben alle seine Computer beschlagnahmt und 24 Stunden später, er hat 800 Milliarden Umsatz gehabt, hat um 600 Milliarden sein Unternehmen dem Staat verkauft. Und noch 2 Tage später hat dieser 53-jährige gesunder Mensch einen Herzinfarkt gehabt und ist gestorben. Und das ist eine Geschichte und ich könnte Ihnen viele solche Geschichten erzählen und die gibt es in Ungarn. Das heißt, hier wird etwas gemacht, was total legal ist, aber was Mafia-Methode ist. Ja? Und das ist viel wichtiger als der Antisemitismus. Glauben Sie mir, der durchschnittliche Ungar, auch wenn er die Juden nicht mag, aber das ist nicht an das, was er hauptsächlich denkt. Ausgenommen der kleine Prozentsatz an extremen Antisemiten, die es überall gibt. Aber er denkt nicht dran, an was er aber ja denkt. Und was ihm wichtig ist, was bekommt er, was verdient er, was wird ihm weggenommen, was nimmt die Steuer weg. Was stehlen diese hohen Herrschaften? Wie leben diese hohen Herrschaften? Da kamen ja heraus Sachen, dass da jemand verschwiegen hat, 1 Milliarde Forint Einkommen, ein Fidesz-Politiker. Und warum hat das verschwiegen, die 1 Milliarde? Es war der Bürgermeister von der kleinen Ortschaft, wo Orbán herkommt, Feldschut. Warum hat er das verschwiegen? Weil der ist ein Strohmann auch. Und da 1 Milliarde Forint, was ist das schon? Tun Sie das durch 300 dividieren, ja? Also tun wir nicht, der Antisemitismus ist natürlich gefährlich. Jede Hetze ist gefährlich, auch der Antiziganismus. Aber es ist nicht das Zentrum, ja? Es ist nicht, wenn Sie mich noch einmal einladen, bin ich gerne bereit, nicht über den Antisemitismus zu sprechen, sondern über die anderen Probleme von Ungarn. Und die sind auch nicht zu vernachlässigen. Es tut mir leid, wenn ich da jemanden enttäusche, aber es ist halt so. Das sehe ich so, die Realität. Und ich kann diese Sprache, ich spreche sie wirklich wie meine Muttersprache. Ich schreibe auch Ungarisch wiederum, aber ich brauche jemanden, der es madjarisiert. Okay, Frage beantwortet. Es tut mir leid, dass ich da nicht fröhliche Kunden, ich kann nichts Fröhliches sagen und nichts Positives sagen.